Kapitel 7 Übung A1b. Hören Sie die Radiosendung und ergänzen Sie die Tabelle. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Willkommen bei Leute heute. In unserer Sendung geht es wie immer darum, was junge Leute denken, fühlen und träumen. Heute reden wir über das Thema Wohnen. Wir haben drei Gäste im Studio: Martin, Kirsten und Alexandra. Hallo. Hallo. Hallo. Beginnen wir mit eurer Traumwohnung. Wie sieht die Wohnung eurer Träume aus? Soll ich anfangen? Ja, gerne, Kirsten. Fang an. Meine Traumwohnung befindet sich in einer Großstadt, mitten im Zentrum. Am liebsten wäre mir eine Wohnung hoch in den Wolken, in einem Hochhaus, so in der 12. oder 13. Etage oder noch höher. Von da aus hätte ich einen fantastischen Ausblick über die Stadt. Zu der Anzahl der Zimmer kann ich jetzt noch nichts sagen. Das hängt davon ab, ob ich eine große Familie habe. Auf jeden Fall möchte ich eine offene Küche. Dann kann ich beim Kochen Fernsehen oder Musik hören. Das wäre toll. Und wie sieht deine Traumwohnung aus, Martin? Also, ich bin ein Familienmensch. Ich wünsche mir später eine große Familie mit vielen Kindern. Und mit denen möchte ich gern im Grünen wohnen, vielleicht am Stadtrand. Es wäre natürlich toll, wenn ich mein eigenes Haus hätte, mit einem großen Garten. Ein großer Garten muss sein. Den brauche ich unbedingt. Und große Fenster möchte ich gern. Ich mag es, wenn die Zimmer schön hell sind. Und deine Traumwohnung? Alexandra, wie sieht die aus? Ja, ich habe eigentlich keine genauen Vorstellungen von meiner Traumwohnung. Ich weiß, dass ich gerne auf dem Land leben möchte, mit vielen Tieren, vielleicht auf einem Bauernhof. Und was ich mir sonst noch wünsche? Eine große Küche mit einer Terrasse, auf der man im Sommer im Freien sitzen und essen kann.